Exzess. Spielregeln für das 21. Jahrhundert. Von Michael Esser, Julia Förster, Markus Metz und Ulrike Grob. Regie: Jörg Schlüter. Erste Spielregel: Sound Buccaneers. Oder Das Netz macht das Gesetz. Napster und die Folgen. Von Michael Esser. Log in. Sound Buccaneers. Das Netz macht das Gesetz. Kapitel 1. Moderne Technik ist von Magie nicht zu unterscheiden. Am Ende des zweiten Jahrtausends, im Jahre 7 des World Wide Web, geriet das Gleichgewicht der Kräfte im Reich der Klänge durcheinander. Eine magische Formel war gefunden, mit der Musik für jeden in jeder Menge zur Verfügung stand. Niemand musste mehr etwas bezahlen, nur noch wünschen, klicken und downloaden. Christopher Gersten, zuständig für den Bereich New Media bei Universal Music Deutschland. MP3 ist ein Format, mit dem Musik über das Netz vertrieben werden kann, noch in relativ ungeschützter Form, und hat den Vorteil, dass es die bestehenden Daten komprimiert und somit letzten Endes den Vertrieb zügiger möglich macht von der Downloadzeit her wie herkömmliche Dateien. Die Zauberer am Fraunhofer Institut in Erlangen, die MP3 entwickelt hatten, veröffentlichten die magische Formel im Internet und traten damit eine Lawine los, deren Ausmaß niemand ahnen konnte. Die Weisen der phonographischen Wirtschaft sprachen gar von der Wirkung einer Atombombe, mit der die neue Magie die alten Verhältnisse hinwegfegt. Torus Adama, Bewohner virtueller Städte und Community Master in digitalen Nachbarschaften. MP3 als Format war schon mal ein Ding, was auf jeden Fall cool war. Man musste nicht mehr warten, ne? So, nimmst du mir das Tape auf, bitte. Läufst da wochenlang hinterher. Du guckst einfach selber. Und du brauchst auch gar nicht wissen, wer das hat, sondern du gibst einfach nur den Titel ein. Und dann holst es dir. Der Idealzustand des Internet, so wie er jahrzehntelang von seinen frühen Erbauern gedacht und vorangetrieben wurde, war wiederhergestellt. Unter der Flagge des Free Flow of Information hatte sich seit Anbeginn die Basiskultur des Netzes entwickelt. Ein globales Kommunikations- und Informationsmedium für jeden. Kommerzielle Nutzung kam im Vokabular der frühen Bürger des Netzes nicht vor. Mit der Erfindung des World Wide Web aber setzte die größte Immigrationsbewegung der Geschichte ein. Die ganze Menschheit zog nach Digitalien, mit Sack und Pack, mit Bits und Bytes. Da war es vorbei mit der reinen Lehre. Junge Dotcom-Schlauberger, die aus jeder kleinen Idee ein Milliardengeschäft zu machen versuchten, übernahmen die Macht mit enormer Geschwindigkeit und stellten das Netz unter die Herrschaft des Kommerzes. Hütet euch vor dem, was noch passieren wird. MP3 inspirierte unternehmungslustige Neubürger zum Bau von Systemen, mit deren Hilfe Millionen von Musikstücken, zerlegt in Milliarden elektronischer Impulse, lichtschnell direkt in die Wohnstuben der Fans reisen konnten. Dass etwas nicht materiell ist, bedeutet nicht, dass es nicht wirklich ist. Kapitel 2. Wir schütten ein Meer aus, wo eben noch ein Teich war. Die jungen Gründer griffen auf ein historisches Basiskonzept des Netzes zurück. Die direkte Verbindung von Rechner zu Rechner, Peer-to-Peer genannt. Jeder gibt seinen PC im Netz frei, damit andere von dort Daten herunterladen können. Im Gegenzug kann man auf jeden anderen Computer im Netz zugreifen, um von dort Dateien auf seinen PC zu holen. Peer-to-Peer ist eigentlich ein neuartiger Vertriebsweg, der durch das Netz erschlossen wird und der dem Endkonsumenten die Möglichkeit gibt, Musik an weitere Endkonsumenten weiterzureichen, weiterzuleiten. Also ein so Peer-to-Peer-Modell wäre Napster. Napster ist eigentlich eine Software, die es Usern ermöglicht, Dateien zu tauschen und damit den Vertriebsweg zwischen Endkonsumenten zu erschließen. Napster heißt die erfolgreichste Dotcom, die diese Technik zum Geschäft machte. 36 Millionen registrierte User, bis zu 1 Million User gleichzeitig aktiv, bis zu 14.000 Downloads in der Minute. MP3, das meistbenutzte Schlagwort in den Suchmaschinen, noch vor Sex. Napster wurde zum Synonym für alle Musiktauschbörsen, schaffte es auf die Titelseiten aller großen Zeitungen und in die Nachrichtensendungen der Welt. Als ich dann zu Napster ging, hatte ich ungefähr 1600 Stücke auf meinem Rechner. Und mein Rechner war immer sehr gut frequentiert. Ich kenne keine andere Form der Internetnutzung, wo es so viele User gibt. Die Napster kamen wie apokalyptische Reiter über das Reich der Klänge. Die Fürsten in den feudalen Schlössern der Musikindustrie benötigten eine Weile, bis sie bemerkten, dass eine neue Zeit angebrochen war. Eine Zeit, so hatte es den Anschein, in der sie ihre Pfründe verlieren würden. Schnell, gründlich und nachhaltig. Zunächst hatten sie, wie die Fürsten anderer Industriereiche, geglaubt, das Internet sei ein Geschenk der Götter. Ein neues, gigantisches Vertriebssystem, das sie nicht erst aufbauen und nicht einmal bezahlen mussten. Es war schon da. Einfach so. Eines Tages. Und an seinem Wegrand, so kreiste die Kunde, legen unermessliche Reichtümer. Mehre das Meinige. Mehre das Meinige. Mehre das Meinige. Was den Fürsten niemand gesagt hatte, das Geschenk war subversiven Ursprungs. Kontrolle. Die große Göttin etablierter Märkte und ihre Herrscher hatte hier keinerlei Macht. Die meisten Menschen sind Anachronisten ihrer Zeit. Kapitel 3. Was, wenn die mageren Jahre die fetten waren? Der Überfall der apokalyptischen Reiter verhagelte den Fürsten die Eröffnungsfeier ihrer neuen Goldmine gehörig. Stocksauer verließen sie das Fest und zerrten die jungen Reiter vors Tribunal, das den Napstern unverzüglich Einhalt gebot. Dabei werden letzten Endes die Künstler, Plattenfirmen und Verlage ihrer Rechte, ihrer Einnahmen beraubt. Ich wollte ja keine CD kaufen, ich wollte ja einfach nur haben. So, Napster hat das ermöglicht. Das war von Anfang an eigentlich gedacht, um Geschäft zu erzeugen. Vorbei an denen, die letzten Endes dieses Geschäftsmodell überhaupt erst möglich machen. Und das sind Künstler und Verlage und auch wir. Dieser kommerzielle Aspekt, der war natürlich völlig kontraproduktiv. Die große Schlacht um die Rechte der Fürstenhäuser und der Musiker ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Zukunft des gesamten Medienreiches. Wenn das Prinzip Peer-to-Peer sich für Musik durchsetzt, dann wird es das auch für Film, Text, Bild, Software, Spiele. Letztendlich für alles, was heute durch das Copyright geschützt ist. Ein Albtraum für jeden Schaffenden und für jeden, der ihn vermarktet. Nach der Musikindustrie geht es der Filmindustrie an den Kragen. Ich habe jetzt, nachdem ich Napster nicht mehr benutzte, habe ich iMac benutzt. Und da hast du eine fortlaufende Accountnummer. Die liegt jetzt so bei 7 Millionen. In der deutschen Berichterstattung läuft iMac eher unter ferner Liefen. Es gibt dann noch andere Programme, die werden eher hervorgehoben und die haben noch mehr User. Die Herstellung von Kopien, denn genau das passiert beim Herunterladen von Musikstücken aus dem Netz, hat in den hohen Häusern der Musikindustrie schon immer für Aufregung gesorgt. Als der Kassettenrekorder erfunden war, informierten sie die Fans durch den warnenden Hinweis Copy Kills Music über das bevorstehende Ende allen Wohlklangs. Die Anfertigung kostenloser Kopien für den privaten Gebrauch ließ sie schon damals um ihre sagenhaften Gewinne fürchten, was jedoch nicht passierte. Und so ist es auch diesmal. Die Musikindustrie hat im Jahre Napster mehr Geld verdient denn je. Ich glaube, man muss auch versuchen, radikaler zu denken und vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, was dann in der logischen Konsequenz eventuell nicht mehr heißt, Musik an den Endkonsumenten zu verkaufen, sondern entweder Musik als B2B-Geschäft zu verstehen oder aber, was natürlich im Fall von Peer-to-Peer sehr interessant ist, ein Modell zu entwickeln, was den Endkonsumenten mit in die Wertschöpfungskette einbezieht. Das kann über Bonussysteme gehen, das macht letzten Endes den Endkonsumenten zum kleinen Einzelhändler. Im allgemeinen Getümmel der Streitigkeiten dachte einer der Herrscher über die Klänge, es sei vielleicht schlau, einen der apokalyptischen Reiter als Waffenbode zu gewinnen. So stand er da, der Mann mit der listigen Einladung in der Hand, der mit diesem Mittel hofft, das Plündern und Brandschatzen in seinen Pfründen Bertelsmann zu Gütersloh zu verhindern. Ja, vielleicht sogar zu seinen Gunsten zu wenden. Ein junger Napster ließ sich nicht lange bitten. Demnach hat Bertelsmann Napster einen Kredit gegeben, unter der Voraussetzung, dass sie gemeinsam ein Modell entwickeln, das letzten Endes sowohl Urheber- als auch Leistungsschutzrechtsinhaber vergütet. In dem Moment, wo jemand eine Sicherung erfindet, haben drei Leute schon wieder das Ding geknackt. Das ist einfach schon fast der Lauf der Welt. Ich sehe für diese Copyright-Geschichten keine Zukunft. Wenn Napster kostenpflichtig wird, dann werden die Leute sich eine Alternative suchen. Dann werden die da ganz weggehen von Napster. Jeder Kopierschutz, der etwas Wertvolles schützen soll, wird geknackt. Kapitel 4: What airlines do to coffee should never happen to a dog. Die stillen Helden des Dramas, die Musiker, kommen in der öffentlichen Auseinandersetzung kaum vor. Gestritten wird zwischen Musikindustrie und Internetindustrie um Rechte, Geld und den vermeintlichen Schaden, der durch das weltweite, millionenfache, kostenlose Herunterladen von Musikstücken entsteht. Ideen und Informationen breiten sich aus wie Feuer, hatte einst ein Urahn der Rockmusik seinen Deadheads auf die Gitarre geschrieben. Verschenke dein Geld und du wirst auf Umwegen reich. Im Jahr 2000 werden diese weisen Worte endlich erhört. Plattenfirmen stehen zwischen den Künstlern und ihren Fans. Wir unterschreiben grauenhafte Verträge, weil die Companies den Zugang zu unseren Fans kontrollieren. So sprach Courtney Love, Popstar, Filmstar und Bandleaderin der Popgruppe Hole, in einer flammenden Rede vor dem Panel des Hollywood Digital Music Festivals in New York. Sie hatte ein ganzes Bündel von Vorwürfen für die Majors der Musikindustrie dabei. Unter dem alten System der Plattenfirmen haben die Künstler ihre Musik praktisch verschenkt. Neue Technologien, die unsere Musik bei einem größeren Publikum bekannt machen, können da nur gut sein. Courtney Love hat ihren Vertrag beim Major Universal gekündigt, um die Segnungen des digitalen Zeitalters für sich und ihre Gruppe nach eigenen Vorstellungen zu nutzen. Ich arbeite an einem Vertrag mit mp3.com und zwinge sie, künstlerfreundlich zu sein. Das ist mir viel lieber, als ausgelacht zu werden, weil eine große Plattenfirma mein Geld verschwendet und meine Platten an der Hintertür verscherbelt. mp3.com ist die Musiktauschbörse mit dem zurzeit besten Ruf. Dort arbeitet man an Modellen zur gerechten Entlohnung der mehr als 10.000 Künstler und Bands, die ihre Musik zum Download freigegeben haben. Ein schwieriges Unterfangen. Trefflich gewöhnt an die freien Gaben des Netzes, will das Online-Volk nicht zahlen. Heute nicht und morgen nicht. Und wozu auch? Sollte jemand das Füllhorn nicht länger auszuschütten bereit sein, zieht man weiter. Zum nächsten Bazar, auf dem die Klänge noch frei sind. So war es gestern, so ist es heute und so wird es auch morgen sein. Alles, was wertvoll ist und kopiert werden kann, wird kopiert. Logout. Wenn der Cyberspace das Global Village ist, wo ist dann die Kirche im Dorf? Ob die Fürsten, die Dotcoms oder die Musiker in Zukunft die Kontrolle ausüben, bleibt abzuwarten. Für jeden von ihnen stehen Zauberlehrlinge bereit, um neue Formeln und Sprüche zu entwickeln, die dem Spiel immer neue Wendungen geben werden. Sein Ausgang wird höchstwahrscheinlich genauso überraschend sein wie die bisherige Entwicklung. Vor 3 Jahren hat schließlich überhaupt noch niemand von MP3 gesprochen. Vor 500 Jahren dachten die Menschen, Die Erde sei eine Scheibe. Denken Sie mal daran, was wir morgen alles wissen werden. Zweite Spielregel. Möglich ist theoretisch alles. Oder freie Daten für freie Menschen. Von Julia Förster. Neuer menschlicher Archetypus wird gerade geboren. Einen Teil des Lebens bequem in virtuellen Welten verbringend, vertraut mit den Funktionsweisen einer vernetzten Wirtschaft, weniger daran interessiert, Dinge zu sammeln, als daran, aufregende und unterhaltsame Erfahrungen zu machen, fähig, simultan in parallelen Welten zu interagieren, rasch dabei, die eigene Persönlichkeit zu ändern, um sie irgendeiner neuen Realität, simuliert oder echt, anzupassen, sind die neuen Frauen und Männer des 21. Jahrhunderts eine Generation, die sich von ihren bourgeoisen Eltern und Großeltern deutlich unterscheidet. Das 21. Jahrhundert braucht sie. Das 21. Jahrhundert braucht ihren Erfolg. Und sie brauchen unsere 10 Gebote. 1. Im Grunde genommen ist es ein Stück weit für mich kalter Kaffee. Misstraue dem Hype. Und Napster ist halt nur so einfach gewesen zu bedienen, dass sozusagen selbst Leute, die Krawatten tragen und ansonsten von Computern nichts verstehen, aber vielleicht aus der Musikindustrie stammen, ein Stück weit begriffen haben, was da passiert. Das zweite Gebot. Suche deinen Weg. Hi, you've reached my personal page. I'm a 22-year-old German male who likes to code in C and to develop other things related to security. And I'm employed with an IT security company. Also, mein Name ist Mixter, beziehungsweise ist mein Handle. Und ich bin jetzt 22 Jahre alt und bin in Hannover aufgewachsen, habe Abitur. I really enjoy my work, dealing with network security and program development. And most of all, whenever I manage to create and publish something new and unique. Also in meiner Firma, das ist die Firma 2Access aus Israel, arbeite ich im Moment an einem IDS, Intrusion Detection System. Unser Ziel ist, Hacker oder ich sag mal am besten Angreifer da ausfindig zu machen, von dem Standpunkt aus, wo sie wirklich angreifen. 3. Geh an deine Grenzen. Und dann geh einen Schritt weiter. Mein Lebensmotto ist vielleicht, misstraue Autorität bzw. Autoritäten. Die grundlegende Überzeugung habe ich nicht nur, weil sie Teil der Hackerethik ist, sondern auch, weil mir irgendwann klar geworden ist, dass die Gesellschaft hauptsächlich durch Autorität funktioniert und gesteuert wird und dass durch mehr Eigenständigkeit und Selbstverlässlichkeit eine völlig andere Gesellschaft entstehen könnte. Und dieses TFN2K habe ich dann geschrieben im Rahmen von so einer Art Wettbewerb, den ich gemacht habe, wo es darum ging, wer kann die umfassendsten Sicherheitslösungen und zusammenbringen, um sich in Zukunft vor zukünftigen Attacken zu schützen, generell Attacken auf die Sicherheit. Da habe ich dann so einen großen Vortrag geschrieben und im Rahmen davon habe ich auch dieses Programm geschrieben. Tja, und dann ist das auch fleißig benutzt worden. Andere Hacker haben dann, vor 2 Jahren war das, dieses Programm angewendet. Sie haben eBay, Yahoo, CNN und andere mit Tribe Flood Network lahmgelegt und angeblich Milliardenschäden verursacht. Gebot 4. Denke mit Weitsicht und denke alte Abläufe neu. Also ich bin Annibel Magun, bin so seit Anfang, Mitte der 80er Jahre Datenreisender, seit Mitte der 80er Jahre auch Mitglied im Chaos Computer Club, damals noch in Hamburg. Bin dann irgendwann nach Berlin gezogen und bin seit Anfang der 90er Sprecher des Chaos Computer Club. Wenn man sich das technologisch anguckt, dann ist eigentlich klar, dass die Bestrebungen die es ja auch beispielsweise in den 80er Jahren gab, es ja jede Menge Unternehmen, die noch geglaubt haben, sie könnten mit Kopierschutzmechanismen verhindern, dass sich Software kopieren lässt und so. Das alles hat nie funktioniert und trotzdem versucht man es natürlich und auch in der Politik, wo man dann gerne mit Floskeln kommt, wie was offline illegal ist, muss online illegal sein, ist einfach das technologische Verständnis noch nicht da, weil man muss auch einfach mal sagen, dass eben es da fundamentale Unterschiede gebe. Wenn ich dir jetzt hier den Rest von deinem Rucola-Salat klaue, dann ist der weg, dann hast du den nicht mehr. Wenn ich dir aber im Internet deine Dateien klaue, dann sind die nicht weg, sondern die haben sich vermehrt. Die Kluft zwischen Vorstellbarem und Realisierbarem war noch nie so klein wie heute. Das ist das fünfte Gebot. Seid Visionäre. Also so wie das Internet ursprünglich gedacht ist, gibt es keine zentralen Knoten. Und also wenn die Information erstmal dezentralisiert ist, das heißt, mehrere Leute laden sich das Gleiche runter, bieten das Gleiche an, bedeutet es auch, keine Regierung oder was auch immer, wer auch immer, kann einzelne Leute angreifen, militärisch, legal oder wie auch immer, und kann irgendwie bewirken, dass eine bestimmte Information von diesem Netzwerk wieder runterkommt. Das System ist trotzdem alles andere als anonym. Momentan bin ich gerade dabei, mich etwas politisch zu engagieren, indem ich an Hacktivismo arbeite. Das Ganze geht darum, Zensur und Informationskontrolle im Internet zu überwinden. In unfreien Ländern wie China und vielen anderen. Indem Informationen und der Zugriff darauf dezentralisiert wird. Das geht mit einem System, das Napster oder auch Gnutella ähnlich ist und das mit Verschlüsselung und anderen Techniken Firewalls überwinden kann. Das Projekt wird von Menschenrechtsgruppen unterstützt. Also das, woran ich arbeite, ist sowas wie ein Proxy-Server, wie ein anonymer Proxy-Server. Man kann damit also alles im Internet, jede Webadresse im Internet, also ganz normale Webadressen im Internet besuchen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, anonym, ohne dass irgendjemand die Kommunikation zwischen einem und dem letztendlichen Ziel, dem Server, bei dem man die Abfrage macht, irgendwie untersuchen kann. Um erfolgreich im Informationszeitalter zu leben, ist es wichtig, sich an klares und ehrliches Denken zu gewöhnen, aber sich nicht in Naivität zu verirren. Man kann durchaus auch anonyme Systeme entwerfen, wie zum Beispiel Freenet oder wie wir das in unserem Hacktivismo-Projekt machen. Also in Freenet gibt es keine Internetadressen. Also es gibt beispielsweise nicht www.bla.com, sondern es gibt nur die URL. Beispielsweise /antigovernment/secret.txt. Und anhand dieser URLs, die man suchen kann nach Stichwörtern, kriegt man diesen Content, kriegt man diese Dateien, die man sucht, auf seinen Rechner. Und man weiß beispielsweise, man weiß auch gar nicht, wer diese Dateien hostet in diesem Netzwerk. Das sind immer mehrere Clients gleichzeitig, aber man hat keine Möglichkeit, das sicher herauszufinden, wer welche Dateien anbietet. 6. Erkennt euren Gegner. Begegnet ihm gelassener. Ihr seid überlegen. Ich denke, bei Kinderporno sollte man eine Grenze ziehen, aber abgesehen davon sollte es eigentlich nichts geben, was absolut so unbequem für eine Gesellschaft ist, dass es zensiert werden sollte. I consider ignorance and self-delusion as fundamental problems of people's minds, because it prevents them from seeing the most obvious things. It's also the basic reason for laziness, which includes being too lazy to make decisions for oneself. Also möglich ist theoretisch alles. Man kann in Echtzeit eine Webkommunikation zurückverfolgen, und also wenn man an der richtigen Stelle im Netz ist, kann man sich einen Browser aufmachen und genau mitverfolgen, was der andere sich anguckt. Also quasi in Echtzeit. In diktatorischen Ländern ist das so, diese Praxis sowieso gang und gäbe. Natürlich kann die chinesische Regierung jetzt beispielsweise ihren Bürgern nur einen Intranet-Zugang ermöglichen, sprich, eigentlich haben chinesische Bürger eben nur durch die in Anführungszeichen Firewall oder chinesische Mauer bzw. durch das dortige Informationsministerium Zugang zum Netz, und entsprechend sind da Sachen gesperrt. Das 7. Gebot. Prüft, wem ihr trauen könnt. Vertrauen ist Luxus. Wenn andere Leute könnten so ziemlich die meisten Leute, die überhaupt einen Computer benutzen, Schaden anrichten. Und mein Provider hat die Möglichkeit, jede Art von Server und jede Art von Abhörgerät reinzuschalten. Und neuerdings ist das Problem, dass die Provider das nicht nur machen, sondern sie sind dazu verpflichtet, um die Abhörung allein schon von Verdächtigen zu ermöglichen. Und die einzige Sicherheit, die man dann wirklich hat, ist, dass man irgendein Peer-to-Peer-Programm benutzt, das auch vollkommen verschlüsselt ist. Das ist zum Beispiel Freenet und das wird auch unser Projekt sein. Aber Napster ist es überhaupt nicht. Gebot Nummer 8. Lasst euch nicht beirren. Handelt nach euren Grundsätzen, nach euren Überzeugungen. Seit Ende letzten Jahres, also Ende 2000, bin ich Direktor bei ICANN. Das ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, eine Firma nach kalifornischem Recht, die eben weltweit für die Vergaberichtlinien von Namen und Nummern im Netz zuständig ist. Klar ist natürlich, ICANN ist letztendlich eine Veranstaltung der amerikanischen Regierung, die an einer relativ kurzen Hundeleine der amerikanischen Regierung hängt, die entgegen ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich nur technisch administrativ tätig zu sein, auch völlig nicht technische Aspekte vertritt, die man politische Aspekte nennen könnte, beispielsweise Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Also wir hatten eine Konferenz am 14. April in New York. Und was generell unser Projekt bezweckt, ist erstmal die Freiheit der Information in diesen totalitären Ländern sicherzustellen. Wir sind so etwa 5 bis 10 aktive Programmierer. Darüber hinaus sind wir mit verschiedenen Menschenrechtsgruppen und Rechtsanwälten im Fachbereich Informationssicherheit und Menschenrechtsaktivismus und so weiter in Kontakt. Das 9. Gebot. Motivation ist alles. Vergewissert euch eurer Motive. Meine Hackerethik ist, meine Ethik generell ist, dass ich keinen Schaden anrichte. Die Hackerethik war ja ein Regelsatz, wo sich aus einer Zeit, wo sich verhältnismäßig viele Leute wenige Computer geteilt haben, die halt so Kooperationsprinzipien entwickelt haben. Weil es ganz klar war, dass wenn man offen miteinander im Austausch steht und sich auch gegenseitig von dem Problem erzählt, man die Probleme auch lösen kann. Relying on authorities is one of the fundamental problems, if not the problem. Eins meiner Ziele mit diesem Peer-to-Peer-Projekt ist, also die Hacker, sag ich mal, irgendwie die Sicherheitsgemeinschaft, das ist so eher der etwas bessere Begriff dafür. Also die Sicherheitsgemeinschaft auch irgendwie auf langfristigere Probleme, irgendwie gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und das Ganze zu versuchen, mit Technologie zu lösen. Das Letzte. Das wichtigste Gebot. Hier ist das 10. Gebot. Sei Sieger. Sei Sieger. Diejenigen, die den Zugang zu Daten beschränken wollen, aus welchen Interessengründen auch immer, sei es jetzt autoritäre Regierung, sei es jetzt sogenannte Urheberrechtsunternehmen oder was auch immer, die haben den Krieg ja ohnehin schon verloren. Die wissen es vielleicht noch nicht. Der Krieg ist noch nicht gewonnen. Es wird jetzt darum gehen, das Ganze so zu realisieren, dass die Leute darauf wirklich ansprechen und so zu realisieren, dass es keine legalen Probleme gibt. Menschen des 21. Jahrhunderts werden sich vermutlich eher als Knoten in Netzwerken gemeinsamer Interessen verstehen, denn als autonome Individuen im darwinistischen Überlebenskampf des freien Wettbewerbs. Freiheit definieren sie als das Recht, in Netze wechselseitiger Beziehungen eingebunden zu sein. Sie bilden multiple Persönlichkeiten aus. Für jede virtuelle Welt oder jedes Netzwerk, in dem sie sich gerade befinden, schaffen sie sich flüchtige, fragmentierte Bewusstseinsformen. Realität, so befürchten die Psychologen, wird für die Generation Ad kaum noch etwas anderes sein als ständig wechselnde Handlungsfäden und Unterhaltungsräume. Dritte Spielregel. Cool War oder Wer zuerst schießt, hat verloren. Von Markus Metz. What happened in the coverage of that war? Some of my most enthusiastic reviewers were in the Pentagon. I was told that the Pentagon relied on our early morning live shots out of Baghdad to see the weather pattern. You know, bright skies, send in the planes. Cloudy, send in the cruise missiles. They're in a better, they could react faster to our live pictures than they could for their own aerial reconnaissance photos, which would take hours to process. I'd rather you didn't tell Saddam Hussein that little bit of information. Somewhere in space, this may all be happening right now. Wir meinen, dass der Cyberkrieg als Innovation der Kriegsführung für das 21. Jahrhundert das sein wird, was der Blitzkrieg für das 20. Jahrhundert war. General, kommen wir zur Sache. Die Regierung will Vorschläge. Eine Front für die Welt fordert von uns, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren. Droht mit Angriffen auf die nationale Informationsstruktur. Innerhalb von 5 Tagen soll der Präsident unseren Ausstieg aus dem internationalen Klimaschutzprozess rückgängig machen. Ansonsten droht die Front, das Weltklima eigenmächtig zu schützen und unsere Energieversorgung zu sabotieren. Sie droht, die Computersysteme von Kraftwerken, Pipelines und Raffinerien zu hacken. Informationskrieg ist Krieg zunächst einmal mit digitalen Mitteln und mit Mitteln der Telekommunikation. Wobei der Zentralbereich dieses Krieges natürlich im echten Sinne Krieg ist. Das ist der Versuch, digitale Mittel zu benutzen, um andere Menschen zu töten oder ihnen Schmerz beizubringen und Schmerz anzudrohen und damit ihnen den Willen aufzuzwingen. Michael Geier, Militärhistoriker. Laut Joint Vision 2020, dem Masterplan für unsere Streitkräfte, erhalten Information Operations den Stellenwert einer eigenen Waffengattung. Ich zitiere: Ziel ist es, eine Streitmacht zu schaffen, die das ganze Spektrum militärischer Operationen dominiert. Überzeugend im Frieden, entscheidend im Krieg, hervorragend in jeder Art von Konflikt. Die wirklichen Schätze des Landes lagern in elektronischen Speichern, nicht in Fort Knox. Diese Erkenntnis des Center for Strategic and International Studies gibt es nichts hinzuzufügen, Sir. In einer Woche beginnt das internationale Klimaschutztreffen in Deutschland. General, Ihr Space Command ist zuständig für Information Operations. Hetzen wir dieser Front für eine freie Welt ein Kommando unserer Informationskriege auf den Hals. Das in den USA entwickelte 21st Century Land Warrior System macht aus dem Soldaten eine wandelnde Kampfmaschine. Herzstück des Land Warrior Systems ist ein tragbarer Minicomputer, mit dessen Hilfe Sinneswahrnehmungen und körperliche Fähigkeiten gesteigert werden. Eine Videokamera am Gewehr erlaubt dem Land Warrior nicht nur um die Ecke zu sehen, sondern auch zu schießen. Per Echtzeit-Videokommunikation geht alles, was der Soldat per Kamera sieht, ans Headquarter. Durch das Global Positioning System ist jeder Soldat zu orten. Körpersensoren zeigen dem Kommandanten an, ob es sich noch lohnt, einen verletzten Soldaten zu bergen. Durch die Vernetzung aller Daten von Land Warriors, Aufklärungsflugzeugen und Satelliten wird im Headquarter eine dreidimensionale Computersimulation des Schlachtfeldes errechnet. Noch 4 Tage. General, wo sitzt die Erpresser? Sir, wir wissen, dass die Front für die Welt einen Server in Taiwan nutzte. Sind unsere Cyberkrieger dort schon einmarschiert? Sir, unser Land Warrior System ist noch in der Testphase. Aber alles, was wir über den Datenverkehr auf diesem Server wissen wollen, holen wir uns auch aus der Distanz. Sagen Sie, General, welcher westliche Geheimdienst hat besondere Verbindungen nach Taiwan? Zum Beispiel der deutsche BND, Sir. Warum? Im Bereich der Luftverteidigung beispielsweise könnte es im Gegensatz zum Abwurf von 1000-Kilo-Bomben eine sehr elegante Möglichkeit sein, das Netzwerk für die Flugabwehr eines Gegners durch die Manipulation von Nullen und Einsen zu beeinträchtigen. General Richard Myers, ehemaliger Chef der US Space Command, Zuständigkeitsbereich, militärische Weltraumoperationen, Überwachungsdienste und Computersicherheit. An der National Defense University in Washington werden spezielle Infowar Officers ausgebildet. Für die Verteidigung gegen Computerattacken, für den Einsatz von Virtual Reality in der Schlacht- und Manöverplanung und für die Infiltration feindlicher Computersysteme. Wir sollten uns sehr zurückhalten, als Erste mit informationsbasierter Technologie die Infrastrukturen von Individuen oder Ländern anzugreifen. Die Resolution 5870 der Generalversammlung der Vereinten Nationen zielt darauf ab, die auch Russland mitträgt. Das wird sehr aufmerksam beobachtet. John Aquila. Noch 3 Tage. Die Front für die Welt meint es ernst. Gestern Nacht fielen 300 Kilovolt-Leitungen an der Westküste aus. Weite Teile von Kalifornien und Oregon sind ohne Strom und Telefon. Und keine sichtbaren Zerstörungen. Keinerlei Zeichen von Sabotage. General, haben wir sie inzwischen lokalisiert, diese Bastarde? Sir, wir haben digitale Spuren, die nach Osteuropa führen, nach Rumänien. Aber noch zu vage. Es gibt im Rahmen der PSYOPs, also der psychologischen Operationen, gibt es ein Flugzeug, das perfekt ausgerüstet ist mit einem Fernsehstudio, Fernsehübertragungsmöglichkeiten und Radioübertragungsmöglichkeiten, das die Möglichkeit hat, sich in lokale Fernseh- und Radiostationen reinzuhacken und die praktisch zu ersetzen. Cyberwar more sophisticated. Commando Solo heißt das amerikanische Infowar-Flugzeug, eine Umkehrung des Prinzips Spionageflugzeug. Angeblich wurde schon im Golfkrieg mit dem Gedanken gespielt, einen virtuellen Saddam Hussein Whisky trinkend auf irakischen TV-Frequenzen auszustrahlen, um ihn zu diskreditieren. Auch im Kosovo-Krieg verbreitete das fliegende Sendestudio Anti-Milosevic-Botschaften über Serbien. Also, dass man systematisch falsche Informationen einspeist und damit eine totale Verwirrung und Desorientierung auslöst. Man kann im Cyberkrieg einen Weg sehen, die entscheidenden Kämpfe während eines Konfliktes unblutig auszutragen. Im günstigsten Fall wird es möglich sein, Kriege zu gewinnen, indem man das strategische Zentrum der gegnerischen Cyberstrukturen, seine Wissens-, Informations- und Kommunikationssysteme angreift. John Aquila, David Ronfeld, der Cyberkrieg kommt. Noch 2 Tage. Kein weiterer Angriff der Front für die Welt. Die digitalen Schläuche geben weder ein Ziel für die Kursmissile noch für eine Information Operation ab. Sollen wir sie psychologisch zu fassen versuchen? Der Informationskrieg perfektioniert den Trend, die Kriegsführung auf zivile Ziele auszurichten. Das militärische Konzept Cyberkrieg verwandelt sich schnell in den zivilen Netzkrieg, wenn Propaganda-Attacken nicht von den Militärapparaten lanciert werden, sondern Teil von kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Machtkämpfen sind. Wenn mir sozusagen mein Sehen, mein Hören und mein Denken zerstört wird, dann ist es keinesfalls non-lethal. Das Ergebnis ist vielleicht, dass mein Körper nicht tot ist, aber wenn ich im Irrenhaus lande, dann ist das natürlich in der Tat ein radikaler Schmerz. Also diese Deprivation der Perzeption, diese Verarmung der Perzeption oder diese Umarbeitung oder Zerstörung der Perzeption, die scheint mir, und da nehme ich nun die Information Warriors ganz ernst, nur eben würde ich das nicht als nicht tödlich ansehen, sondern das sehe ich in der Tat als einen sehr katastrophalen Eingriff, einen sehr radikalen, selbst Genozidenakt der Zerstörung an. Wobei das Interessante ist, dass eben sozusagen durchaus möglich ist, dass der Krieg sich sozusagen von dem physischen Körper, also von den klassischen Mitteln wie dem Gewehr, sich verlagert auf perzeptionelle oder sensuelle Prozesse, nicht? Also dass wir sozusagen eine Art Neural War kriegen, also der mit der Neurophysiologie des Gehirns spielt. Das ist nun tatsächlich Science Fiction. Und da sind die Überlegungen. die realen Überlegungen in Vorstadien, aber als Perspektive würde ich das durchaus ansetzen, nicht? Sir, gerade spielt das zivile Flugsicherungssystem verrückt. Radarschirme frieren ein, Höhenmesser zeigen falsche Werte an. Reiner Zufall, dass es bisher nur jede Menge beinahe Zusammenstöße gegeben hat. Ein Zufall? Warnung der Front? Ein Rheintag. Der Präsident wird langsam nervös. Gut, General. Der Countdown läuft. Soll die Front ihre Show kriegen? Morgen erfüllen wir ihre Forderung. Wir spielen ihnen die große Kohlendioxid-Soap vor. Alle TV- und Radiosender, alle Zeitungen melden morgen, der amerikanische Präsident unterzeichnet das Klimaschutzprotokoll. Und wir geben Ihnen Bilder dazu, von Schornsteinen oder Abgaswolken, von glücklichen Menschen in smogfreien Städten. Eine Truman-Show, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Wir gewinnen Zeit und der Präsident knöpft sich in der Zwischenzeit unsere europäischen Freunde vor. Wir sind drüben die Umweltmusterknaben. Sir, natürlich die Deutschen. This is CNN. Ladies and Gentlemen, soeben erreicht uns die Nachricht, dass eine Boeing 747 im Luftraum von Taiwan spurlos verschwunden ist. An Bord der Linienmaschine mit Ziel Frankfurt befand sich die amerikanische Delegation auf dem Weg zur Klimakonferenz in Deutschland. Nach Angaben des Geheimdienstes steckt die cyberterroristische Organisation Front für die Welt hinter der Entführung der amerikanischen Delegation. Weiteren Informationen zufolge gibt es Hinweise, dass die Drahtzieher in der rot-grünen Regierung in Berlin sitzen. Vierte Spielregel: Lügen, die die Wahrheit sagen, oder die neuen Online-Götter von Ulrike Grob. How are you right now? Ja, es hat letztes Jahr auf der SIGGRAPH, das ist die größte Special Effects Messe der Welt für diese 3D-Geschichten, und ich habe auf der SIGGRAPH halt ein Stück Film gesehen, das hieß The Jester. Das war halt ein Frauengesicht, oder es war ein bisschen androgynes Gesicht, das total fotorealistisch aussah. Das heißt also, man konnte nicht sehen, dass sie nicht echt war, aber man konnte spüren. Neal Stephenson, Snow Crash, 1992. Er geht schnurstracks über die Straße, unter der einen Schienenbahn hindurch, auf ein großes, flaches, schwarzes Gebäude zu. Es handelt sich um eine klobige, schwarze Pyramide mit abgeschnittener Spitze. Der Name des Etablissements, The Black Sun. Es hat eine einzige Tür. Da alles imaginär ist, bestehen keine Vorschriften über die Anzahl von Notausgängen. Es gibt keine Wachen, keine Schilder, nichts, das den Leuten den Zutritt verwehrt hätte. Doch lungern tausende Avatare draußen herum, schauen hinein und hoffen, etwas zu sehen zu bekommen. Diese Leute können die Tür nicht passieren, weil sie nicht eingeladen worden sind. Klicken Sie die entsprechenden Spalten an. Wählen Sie Haar- und Hautfarbe. Geschlecht. Das Bewegungsprofil Ihres Avatars. Und seine inneren Eigenschaften. Lustig. Lebhaft. Jähzornig. Enthaltsam. Melancholisch. Gesellig. Größenwahnsinnig. Durchgeknallt. Ein Avatar ist ein menschliches Abbild aus dem Rechner und es umfasst auch wirklich nur menschliche Figuren. Lara Croft ist ein typischer Avatar. Thomas Spahns, Spezialist für die Grenze zwischen Avatar und anderen Arten der Täuschung, Werbefachmann und 3D-Designer. Er bringt Nudeln zum Tanzen, verwandelt Frösche in Laptops und lässt steinzeitliche Skelette Menschentränen weinen. Solche Avatare, also Menschen aus dem Rechner, funktionieren ja entweder über Primärsignale, siehe Lara Croft, also schmale Taille, großer Busen und Knarre in der Hand, und keine Gesichtsanimation, weil es ist ihre physische Erscheinung als Frau, eine Heroine darzustellen, die also jetzt ballert und eine eigene Power hat, und das als Frauenfigur war ein ganz starkes Paket, das sehr gut funktioniert hat. Nur bei einer Werbefigur wie Robert T. Online, die auch noch männlich ist, also die ich mit solchen Primärgeschichten nicht besetzen kann, weil andersrum mit den breiten Schultern funktioniert das nicht. Es funktioniert wirklich nur über die weiblichen Primärgeschichten. Ist es einfach so, dass ich ganz andere Dinge brauche, nämlich eine extrem gute Gesichtsmimik. Und die hat Lara nie gehabt. Sanft, gewalttätig, gutgläubig, maliziös, kokett, verstockt, verkrampft, locker, sadistisch, dumm, schizophren, verliebt, intelligent. Seine Zunge brennt. Er stellt fest, dass er in Wirklichkeit vergessen hat, sein Bier zu schlucken. Es ist ironisch, dass Juanita als Low-Tech-Schwarz-Weiß-Avatar hierher gekommen ist. Sie war diejenige, die es damals, als sie zusammen waren, geschafft hatte, dass Avatare so etwas wie wahre Gefühle ausdrücken können. Das ist ein Sachverhalt, den Hero niemals vergessen kann. Jedes Mal, wenn ein Avatar im Metaversum überrascht oder wütend oder leidenschaftlich aussieht, erblickt Hero ein Echo von sich oder von Juanita. Es gibt keinen Platz mehr für einen freiberuflichen Hacker. Man braucht einen der großen Konzerne als Rückendeckung, sagt Hero. Bei Missfallen ihrer Avatar-Bemühungen, wenn Ihnen Ihr Doppelgänger nicht gefällt, Löschtaste. Reset. Alles neu. Das ist auf jeden Fall so, dass es noch einige Dinge gibt, die Grenzen bilden. Also zum Beispiel Simulationen von Flüssigkeiten. Wirklich überzeugende menschliche Haut zu machen, Steuerung von menschlichen Emotionen in menschlichen Gesichtern. Kleideranimation, wenn man jetzt in sehr komplexe Bereiche geht. Also ich sag mal, wenige Gewänder ist noch relativ problemlos. Aber wenn es dann wirklich an Wollpullover geht und stockende Materialien, dann wird es wirklich schwer. Also das sind Dinge, die einfach jetzt noch Grenzbereiche darstellen, auch in der Rechenleistung. Da sind natürlich jetzt auch Lösungen am Horizont. Das heißt also, es wird natürlich jede Grenze nach und nach geknackt. Aber das waren bis jetzt Barrieren. Und Fell war halt bis vor einem Jahr eine große Barriere. Webspace Viewer, Spyglass, Enhanced Mosaic, Toolbar, Motion Factory. Die Mimikanalyse ist ja zum Beispiel eine Sache, die jetzt der neueste Stern am Sicherheitshimmel ist. Und man sagt, das kann man gar nicht kopieren. Also die Mimik. Thomas Spahns fordert neue Ausbildungsfächer. Computer, 3D-Animateure sollen Schauspielunterricht nehmen, Trickfilmer, Verhaltenspsychologie und Physiognomie studieren, Computergrafiker und Programmierer, Choreografie und Tanz erlernen. Es gibt keinen, der die Mimik eines anderen imitieren kann. Die Feinmimik. Von daher gibt es einen ganzen Haufen militärisches, sicherheitstechnisches, medientechnisches Interesse, diese Dinge herauszufinden. Die werden auch herausgefunden werden und ich bin auch todsicher, sie werden gemacht werden. Aber eines weiß Hero jetzt. Das Metaversum ist zu einem Ort geworden, wo man getötet werden kann. Oder wo einem zumindest das Gehirn so weit abgewürgt werden kann, dass man genauso gut tot sein könnte. Es ist eine radikale Veränderung der Natur. Waffen wurden ins Paradies eingeschmuggelt. Täuschung ist eben unser Job. Ich habe den Satz nicht erfunden, aber es stimmt schon. Wir arbeiten in einer Lüge, die die Wahrheit sagt. Wir lügen, um die Wahrheit zu erklären. Rafael Martinez, ehemaliger Modefotograf, gilt als einer der Schöpfer der virtuellen Computerheldin Lara Croft. Vor einiger Zeit hatte ich einen Auftrag für die Armee, der mich in Konflikt mit meinen Angestellten brachte. Es ging darum, Avatare zu schaffen, die auf virtuelle Schlachtfelder geschickt werden sollten, um die Wirkung von Panzern zu testen. Doch ich musste den Auftrag zurückgeben, weil meine Mitarbeiter sich weigerten, Avatare zu erschaffen, um sie in den Tod zu schicken. Ihr Argument, wenn es so etwas geben sollte wie ein letztes Gericht und wenn dort Avatare als Richter säßen, dann kämen wir alle auf kürzestem Weg in die Hölle. Nie um eine Antwort verlegen. multikulturell. Auch wie gesagt, wenn die Entwicklung schade ist, kann nicht funktionieren, weil es keine Inhalte hinter den Avataren gab. Was sollen denn diese Leute sagen? Es gibt schon genug sinnlose Leute auf dem Sender, die echt sind. Was die Kreatur alles kann. Also was sollen denn die Künstlichen sagen? Was ist der Inhalt hinter den Avataren? Großes Fragezeichen, gar nichts. Und weil die keine Inhalte hatten, wurden sie auch so schnell langweilig, weil sie haben ja nichts zu erzählen. Guten Abend, meine Damen und Herren. How are you? Und nun das Wetter. Die neuesten Virenwarnungen unserer Computerredaktion. Und nun der Börsenbericht. Die meisten Avatare haben eigentlich technische Zielsetzungen. Sie wollen entweder in den Film damit oder in die Werbung. Ihr Endziel ist dann im Prinzip das Video und gar nicht der Computer. Rolf Schulmeister hätte ein paar Vorschläge, wie dem Content-Defizit der Avatar-Branche abzuhelfen ist. Avatare, die per Browser auf jeder Webseite eingeblendet werden können, sollen als Gebärdendolmetscher für Gehörlose eingesetzt werden. Wir arbeiten bei der Internetlösung an einem Avatar, der in allen Teilen, also Händen, Armen, Mimik, Körperbewegung durch Notationen gesteuert werden. Da befinden sich in der Datenbank dann nur Hinweise, also notierte Gebärden in abstrakter Form und der Avatar setzt sie dann in grafische Bewegungen um. Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu. Ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab. Ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu. Und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Und meine Seele ist ein Weib vor dir. Exzess. Spielregeln für das 21. Jahrhundert. Von Michael Esser, Julia Förster, Markus Metz und Ulrike Grob. Es sprachen Andreas Fröhlich, Walter Gontermann, Axel Gottschick, Maximilian Hilbrand, Hans-Jörg Krumpholz, Antje Lewald, Horst Mendroch und Tom Zahner. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Kerstin Grimm. Regieassistenz Oliver Metz, Regie Jörg Schlüter.